he's so fine. My sweet Lord, my Lord. Pop will eat itself. Vom Musikmachen mit Musik. Remix, Plagiat und Copyright. Ein Feature von Martin Boots. Ein Werk ist das, was ein Urheber schöpft. Und das Werk ist definiert in § 2 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes als eine persönliche geistige Schöpfung. Das Opus, das perfekte Opus, verbietet geradezu den Mix. Dem steht nur jetzt insofern eine neue Situation gegenüber, dass eben ein Urheberrecht entwickelt wurde und dass es eben hierbei um Geld geht. Dieses Leben ist wie eine bittersüße Sinfonie. Wir versuchen, über die Runden zu kommen. Du bist ein Sklave des Geldes und schließlich stirbst du. Bittersweet Symphony. Ein Titel, der hielt, was er versprach. Als The Verve 1997 diesen Song veröffentlichte, begann für die britische Band eine bittersüße Zeit. Obere Plätze in den einschlägigen Charts. Lobeshymnen von MTV und den Branchenblättern der Musikindustrie. Schließlich auch noch eine Grammy-Nominierung. Ein stilbildender Song der Britpop-Ära. Das Markenzeichen der Band. Doch parallel zu dieser Erfolgsgeschichte entfaltete sich ein vertracktes Drama über Geld, Gier, Musik und Macht. Am Ende verlor The Verve einen Großteil der Tantiemen und die Urheberrechte an dem Jahrhundertsong. Was war passiert? In der Schublade lag der Song schon länger. Die Band war jedoch auf der Suche nach einer musikalisch zündenden Idee. Die fand sie in einer Aufnahme des Andrew Oldham Orchestra. Das Ensemble des ersten Managers der Rolling Stones coverte deren Song The Last Time von 1965. Der Stones-Titel aus dem Jahre 1965 hat offenkundig nichts zu tun mit der Komposition von The Verve. Allerdings die Schmuse-Version, die das Andrew Oldham Orchestra 1966 einspielte. »32 Jahre später diente die Einleitung der Streicher The Verve als harmonisches Grundgerüst. Die markante fünftönige Oberstimme der Geigen wird zur Melodie der Bittersweet Symphony.« Die Plattenfirma der Britrocker hatte vor der Veröffentlichung eine Lizenz für die Verwendung des Streicher-Samples eingekauft. Als jedoch absehbar wurde, dass Bittersweet Symphony einer der erfolgreichsten Songs des Jahrzehnts werden sollte, meldete sich ein gewisser Alan Klein zu Wort. Ein schlitzohriger New Yorker Anwalt, der in den 60er Jahren die Stones und später auch die Beatles vertrat und sich eine beachtliche Sammlung an Verwertungsrechten unter den Nagel gerissen hatte. Darunter auch die für den Song The Last Time. Klein behauptete vor Gericht, The Verve habe mehr als das vereinbarte Sample verarbeitet. Die Aussicht auf einen jahrelangen Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang bewog die Band nachzugeben. Die Verwertungsrechte gingen vollständig an Alan Klein. Als Bittersweet Symphony 1999 für den Grammy zum besten Rocksong des Jahres nominiert wurde, zeichneten die Rolling Stones als Urheber. Nur die Textrechte blieben bei Richard Ashcroft, dem Sänger von The Verve. Ashcroft kommentierte: Das ist der beste Song, den Jagger und Richards seit 20 Jahren komponiert haben. Zwerge auf den Schultern von Riesen. Ein Bild dafür, dass wir immer weiter sehen als unsere Vorgänger, weil wir auf ihrem Wissen und Erfindungsreichtum aufbauen. So sagte es schon Newton anno 1676. Oder war es 100 Jahre früher der spanische Mystiker Diego de Estella? Oder muss als Urheber dieses Gedankens der Philosoph Bernhard von Chartres um 1120 gelten? Ist jede Komposition eine Weiterkomposition? Is everything a remix? Oder gibt es eine Schöpfung ex nihilo, aus dem Nichts heraus, ohne Einfluss äußerer Quellen? Und wie steht es dann mit dem exklusiven Recht darauf, die Früchte seiner Originalität zu ernten? Wo hört der Einfluss auf und fängt das Originäre, Individuelle an? Ich denke, dass ganz generell Kultur darauf basiert, dass immer aufeinander aufgebaut wird. Ein Beispiel: heute kann kaum jemand noch selber ein Auto bauen. Wir benutzen einfach diese Technologie. Und wenn jeder immer erst ein Auto fahren dürfte, wenn er auch in der Lage wäre, selber ein Auto zu bauen, dann würde es nicht den Fortschritt geben, den die Menschheit, glaube ich, doch insgesamt wünscht. Johannes Kreidler, ein selbstsicherer, streitbarer junger Komponist neuer Musik. Das Musikmachen mit Musik ist eine seiner Spezialitäten. Genauso ist es auch mit kulturellen Produkten, dass ein Komponist zum Beispiel ein Instrument wie ein Klavier verwendet, aber das Klavier, das baut er auch nicht selber, sondern das ist ihm schon vorhanden, das haben schon andere erfunden. Das ist nicht nur mit Instrumenten, so geht es auch mit musikalischen Zusammenhängen wie Harmonien, wie Taktarten und Rhythmen und so weiter. All diese Zusammenhänge, das befindet sich in einem großen historischen Fluss, in dem jeder Komponist irgendwo einsteigt und sich ein bisschen darin weiter bewegt, aber die Bewegung ist viel größer. Die musikgeschichtliche Entwicklung als Fluss, in dem der Komponist mitschwimmt, jedoch auch seine individuellen Spuren hinterlässt. Rolf Großmann ist Kultur- und Musikwissenschaftler. Er forscht und lehrt als Professor für digitale Medien und auditive Gestaltung an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Was fällt ihm zum Begriff des musikalischen Plagiats ein? Erstmal wenig, weil ich mich zwar berufsmäßig schon mit Plagiaten ab und zu beschäftigen muss, aber Plagiat normalerweise gar nicht mein Thema ist. Ein neuer Versuch mit dem kreidlerischen Begriff Musik machen mit Musik. Also das hört sich schon ganz anders an als Plagiat, weil natürlich keine Musik voraussetzungslos ist und weil die Voraussetzung der Musik die Grundlage für alles, was geschaffen wird, wiederum ist und wir uns ja auch im akademischen Bereich wie auch im kompositorischen Bereich genau mit diesen Dingen beschäftigen. Wenn man so will, würden wir uns also die ganze Zeit mit Plagiaten beschäftigen. Deshalb mag ich den Ausdruck auch gar nicht, weil das sozusagen unser Material ist. Und das Material ist natürlich ein gegebenes und keins, das irgendwo einem Genius gehört, der das gepachtet hätte. Und insofern ist es gegeben, es ist da, aber es ist kulturell geformt. Es ist natürlich auch individuell geformt und diese ganzen Aspekte kommen zusammen. Und wenn wir diese Aspekte zusammen betrachten, ist das, was vielleicht als Plagiat gegenüber einem anderen Schöpfer oder Individuum bezeichnet werden könnte, vielleicht gar nicht so besonders wichtig. John Oswald, Pionier des Sampling in den 1980er Jahren. Er prägte den Satz: Wenn die Kreativität das Feld ist, dann ist das Copyright der Zaun. Das ist ein schöner Satz und trotzdem glauben wir aus unserer Wahrnehmung, auch aus unserer Wahrnehmung dessen, was wir jeden Tag sehen, dass eben auch mit den Werken von Urhebern geschaffenen, dass die es eben auch ermöglichen, dass der Urheber sich davon ernährt, müssen wir sagen. Wenn es ein Feld gibt und einen Zaun drumherum und das Urheberrecht der Zaun ist, dann ist das Urheberrecht zur gleichen Zeit aber auch der Fertilizer, der Dünger oder das Wasser, was verwendet wird. Denn das Feld, auf dem nichts wächst oder das sozusagen von allen geplündert werden darf, da hat auch keiner mehr Lust, Saatgut auszubringen und sich um das Wachsen von Pflanzen zu kümmern. Michael von Rothkirch und Oliver Heinz sind Medienanwälte mit gemeinsamer Kanzlei in Bremen. Fachgebiet Urheberrecht. Beide sind aktive Musiker. Zäune muss man aber im Übrigen ja auch nicht immer einreißen, sondern man kann ja auch Zäune öffnen. Und um dem Bild zu bleiben, einfach um Zustimmung zum Beispiel bitten. Wenn es um die Frage geht, darf ich dein Werk nutzen? Mit genügend zeitlichem Abstand darf vieles genutzt werden, ohne zu fragen. Beethoven-Kompositionen darf ich beliebig meiner eigenen Komposition zugrunde legen. Das Urheberrecht erlischt nach 70 Jahren und als Beethoven gelebt hat und als er gestorben ist, da gab es auch noch kein kodifiziertes Urheberrecht in Deutschland. Aber diese Werke gehören urheberrechtlich gesehen zur Public Domain. Sie sind gemeinfrei, jeder kann sie verwenden, genau wie Kinderlieder und Volkslieder. Achtung, auch da gibt es bedeutende Ausnahmen. Happy Birthday to you. Kaum bekannt, aber wahr. Der Evergreen Happy Birthday ist noch mindestens bis Ende 2016 urheberrechtlich geschützt. Rechteinhaber ist heute der amerikanische Medienkonzern Warner Chappell. Bei öffentlichen Aufführungen des Liedes in Deutschland muss Geld an die GEMA gezahlt werden. This is Nate Harrison, recording in winter of 2004. Nate Harrison, aufgenommen im Winter 2004. I'd like to talk about drums. Or rather about a particular drum beat. Ich möchte über das Schlagzeug sprechen. Oder genauer gesagt, über einen bestimmten Drumbeat. Tausendmal gehört. Eine omnipräsente Figur in der popkulturellen Klanglandschaft. Der rhythmische Hintergrund vom Gangster-Rap der späten 80er Jahre bis hin zum kommerziell aufgewärmten Hip-Hop, um damit Zeug wie Jeeps und Jeans an das spießige Amerika zu verkaufen. Dieser spezielle Drumbeat oder eher Breakbeat, wie es akkurater heißt, oder sogar noch einfacher Break, dieser besondere Break heißt Amen, der Amen Break. Here's what it sounds like. Here, I'll play it again. Here, I'll play it again. Halt! Das kommt doch erst viel später. Wie fängt die Geschichte denn an, wenn sie überhaupt einen Anfang hat? In der Musikgeschichte gibt es schon die gregorianischen Choräle, die keinen singulären Urheber nennen, sondern das sind mündlich überlieferte Gesänge, die sich im Laufe von Jahrhunderten irgendwie entwickelt haben und verschiedene Komponisten und Musiker da irgendwie was dazu beigesteuert haben. Johannes Kreitler, der Komponist. Der Schöpfer in dem romantischen Sinne, wie wir den kennen und wie er sich bis heute hält, als Genius, der das Werk erschaffen hat, das einzigartig ist und das überzeitlich dasteht bis in alle Ewigkeit. Dieses Modell des Komponierens oder Musikschöpfens stammt ja im Wesentlichen aus dem 19. Jahrhundert. Vielleicht ein bisschen früher liegen die Wurzeln. Und dann ist es aber auch schon wieder zu Ende. Rolf Großmann, der Musikwissenschaftler. Vorher überlegen wir uns das Musizieren etwa in der mündlichen Überlieferung. Da gibt es jemand, der singt etwas oder spielt etwas und jemand anders spielt das ebenfalls. Der Erste würde, glaube ich, nie auf die Idee kommen, das als seins zu betrachten, in dem Sinne, dass es ihm gehört. Weil natürlich das, was nachgeschöpft worden ist oder das, was sozusagen in diesem Fall kopiert oder imitiert oder überliefert ist, zwar darauf beruht, aber sich dennoch wiederum davon unterscheidet. In der Renaissance imitiert man gerne und oft. L'homme armé, der Mann in Waffen, war eins der bekanntesten Lieder im 15. Jahrhundert. Ein Soldatenlied. Doch es fand den Weg in die Kirche und wurde zum musikalischen Ausgangspunkt geistlicher Musik. Natürlich mit einem neuen Text. Überliefert sind über 40 Messen von über 20 Komponisten aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert. Alle tragen denselben Beisatz Missa l'homme armé, um die gemeinsame Abstammung zu kennzeichnen. Oh. Das Kyrie aus der Missa L'Homme Armé von dem französischen Komponisten und Kleriker Guillaume Fauque aus dem 15. Jahrhundert. 1582, über 100 Jahre später, arbeitet sich auch der Italiener Giovanni Pierluigi da Palestrina an der Vorlage ab. Den L'Homme Armé hören hier wohl nur die Musikwissenschaftler. Aber er ist da. Die Melodie wird bis zur Unkenntlichkeit variiert, verlangsamt oder beschleunigt, im Ablauf umgekehrt und so fort. Es ist eine Art Rätsel, an dem all diese Komponisten in kollegialem Wettbewerb über die Jahrhunderte teilnehmen. Es ging damals um das Projekt Polyphonie, die kunstvolle Verflechtung vieler Stimmen. Es hat sich auch heute grundsätzlich das nicht geändert, dass wir uns in einem kulturellen Feld oder einem Netz bewegen, in dem wir ständig auf andere Dinge zugreifen und sie irgendwie übernehmen und erweitern. Johannes Kreitler. Da gibt es natürlich dann verschiedene Ausprägungen, zum Beispiel das wissenschaftliche Zitat oder die in der Musik die Coverversion oder früher hat man gesagt, das Thema mit Variationen und dann die Idee von Remix, von Mashup oder dass ein DJ nun mal die Platten zusammen mischt zu einem ganzen Set eines ganzen Abends und dem steht nur jetzt insofern eine neue Situation gegenüber, dass eben ein Urheberrecht entwickelt wurde im 19. und 20. Jahrhundert, dass es da Verwertungsgesellschaften gibt und dass es eben hierbei um Geld geht und das heißt eben auch um so etwas wie Besitz von Ideen, von geistigem Eigentum, von immateriellem Eigentum. Und da wird es dann allerdings erst kompliziert, eben bei den Fragen von Autorschaft und von Urheberrecht. Also wenn ich mich zwischen diesen beiden Begriffen entscheiden müsste, ich weiß wohl, dass der Begriff Dekonstruktion häufig auf meine Arbeit angewendet wird und auch auf die vieler anderer in der zweiten Hälfte des 20. und in das 21. Jahrhundert hinein. Aber ich mag lieber diese andere Idee, die Tradition zu manipulieren, verfeinern, fortzuschreiben. Hoffentlich tue ich es auf eine umwälzende und irgendwie überraschende Art und Weise. Denn das ist mir wichtiger, als das Traditionelle nur ein wenig vorwärts zu schieben, indem man ein bisschen Neues zu dem hinzufügt, was man schon kennt. Auch John Oswald, kanadischer Komponist, Musiker und bildender Künstler, hat sich mit der klassischen Musiktradition auf seine Weise auseinandergesetzt. 1985 veröffentlicht er in kleiner Auflage, sozusagen zum Privatvergnügen, eine CD unter dem Titel Plunderphonics, ins Deutsche übertragen Klangplünderei. Der Begriff Plunderphonics kam auf, nachdem ich schon ungefähr 15 Jahre auf diese Art gearbeitet hatte. Ursprünglich habe ich das nur für mich gemacht, aber dann gab es Gelegenheiten, meine Arbeiten anderen vorzuspielen oder besser, ich schuf Gelegenheiten, meine Musik zu verbreiten als gebündelte Aufnahmen. Auf Plunderphonics zerlegt und rekombiniert Oswald Aufnahmen von Bach, Beethoven, Stravinsky, Anton Webern, Elvis Presley, den Beatles, Dolly Parton, James Brown und Michael Jackson. Oswald bekam Ärger mit der kanadischen Tonträgerindustrie und musste alles vernichten. Dahinter stand mutmaßlich Jackson. Den ärgerte wohl weniger die Musik als die Collage auf dem Cover von Plunderphonics. Der halbnackte Torso einer Frau mit seinem Kopf darauf. Die Verbreitung der CD war allerdings nicht mehr zu stoppen. Der Begriff Plunderphonics avancierte zur Genrebezeichnung. Vorhandene Tonaufnahmen plündern, transformieren und daraus neue Kompositionen erschaffen. Eines der Stücke auf Plunderphonics heißt Aria. Dazu heißt es im Beitext: Ein Computer hört, wie Glenn Gould Bach spielt. Ein zweiter Computer hat Goulds Pianoklänge gespeichert. Was der erste gehört hat, erklärt er dem zweiten. Der spielt es nun nach. In In der Barockmusik wird fleißig fortgesponnen und wiederverwendet. Nicht, dass es die Zeit des großen Clowns gewesen wäre. Aber man imitiert ältere Stile, baut auf etablierte Konventionen oder arbeitet mit den Werken der Vorgänger und Zeitgenossen um des Lernens willen. Musik wird zur Gelegenheit komponiert, oft auch nur einmalig aufgeführt. Das Konzert für den Kaiser, die Oper zur Saison oder die Kantate für die lokale Gemeinde und das aktuelle Kirchenjahr. 1768 wird Karl Philipp Emanuel Bach, der berühmteste Bachsohn, städtischer Musikdirektor und Kantor in Hamburg. Seine Arbeitslast ist gewaltig. 60 kirchliche Feiertage pro Jahr fordern frische Musik. Zudem erwartet man von ihm viele Kompositionen für weltliche Festivitäten. Er macht es wie die Kollegen und recycelt musikalisches Material für das nächste Ereignis oder ein neues Publikum. Auch später, zu Mozarts Zeit, lässt man sich immer noch gerne inspirieren. Von sich selbst oder eben von Vorgängern und Zeitgenossen. Der Musikwissenschaftler Alec Hyatt King belegte für die Zauberflöte Dutzende mehr oder weniger direkte melodische Übernahmen. Mozart bediente sich demnach vor allem bei sich selbst, aber auch bei den Kollegen. Haydn, Gluck, Gassmann, Benda, Wranitzky, Philidor und Muzio Clementi. Mit Clementi stand Mozart als Komponist und Virtuose im Wettbewerb. Er schreibt an seinen Vater: Der Clementi spielt gut, wenn es auf Exekution der rechten Hand ankommt. Seine Force sind die Terzenpassagen. Übrigens hat er um keinen Kreuzer Gefühl und Geschmack. Mit einem Wort, ein bloßer Mechanikus. Mozart bedient sich bei dem Kollegen und adaptiert das Sonatenthema für die Ouvertüre der Zauberflöte. Er lässt jedoch das Thema nicht wie Clementi durch Akkorde abbremsen, sondern durch nachfolgende Stimmen kunstvoll übernehmen und weiterleiten. Entlehnen ist eine erlaubte Sache. Man muss aber das Entlehnte mit Zinsen erstatten. Das heißt, man muss die Nachahmungen so einrichten und ausarbeiten, dass sie ein schöneres und besseres Ansehen gewinnen als die Sätze, aus welchen sie entlehnt sind, schreibt Johann Mattheson 1739 im Lehrbuch Der vollkommene Kapellmeister. Natürlich geht es mir als Komponist irgendwo auch so, dass ich dann schon das Bestehende irgendwie umorganisiere. Wobei mir zum Beispiel es schon so geht, ich möchte eigentlich nicht so gerne zum Beispiel Musikstücke verändern, die ich besonders mag. Wenn das wirklich gute Musikstücke sind, dann ist es gut. Ungefähr ab 1800 beginnt man klarer zu unterscheiden zwischen Werk und Bearbeitung, kreativem Komponisten und ausführendem Musiker und auch zwischen Original und Plagiat. Rolf Großmann. Also diese Idee eines alleinigen Autors ist sicherlich eine, die einen bestimmten historischen Zeitraum hat und die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, nämlich an die Notation als Schriftlichkeit des Werks. Sie ist an ein Modell des Menschen gekoppelt, in dem das Individuum sehr viel stärker dasteht als die Gemeinschaft, in der es ein Jenseits gibt, das dieses Individuum mit einer besonderen Fähigkeit oder einer besonderen Würde ausstattet. All diese Dinge, die uns heute ja doch ein bisschen fragwürdig vorkommen. Die Notenschrift, in der sich der Künstler ausdrückt, hat für die europäische Musiktradition eine fundamentale Bedeutung. Wenn man im 18., 19. Jahrhundert und auch in Teilen des 20. Jahrhunderts Musik schreibt, dann macht man das als Notenschrift. Das findet bei Bach, Beethoven, Mozart und so weiter statt. Ja? Diese Art von Komposition ist an Notenschriftlichkeit gebunden, sie basiert auf ihr und hat selbstverständlicherweise deshalb als Hauptparameter auch Melodik, Harmonik und Rhythmik. Die Notenschrift gibt das vor, was gespielt werden soll, wird jedoch auch durch das Spielbare geformt. Es ist so, Musik wird auf Instrumenten viel gespielt und diese Instrumente haben eben ihre eigene Struktur. Ein Klavier hat gewöhnlich 88 Tasten und eine Geige hat 4 Saiten, die im Quintabstand gestimmt sind. So kann ich auf einer Geige eben nun mal keine Frequenzen von 20 Hertz erzeugen und auf dem Klavier kann ich nun mal keine Glissandi, also keine Übergänge zwischen zwei Tonhöhen machen, sondern es gibt nur die diskreten Schritte der Tasten eben. Also diese Instrumente, die bringen schon sozusagen ihre Strukturen mit sich. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine allgemeine Musik zu denken, die unabhängig von den Medien existiert, in denen sie gestaltet, komponiert oder sonst irgendwie verwirklicht wurde, in denen sie klingt. Wie der Maler mit Farben ein Bild malt, so schreibt der Komponist das Werk mit Tönen. Wer geübt ist, der liest die Partitur und weiß, ob das Werk etwas taugt. Er hört es im Kopf. Die Notenschrift ist auch das Speichermedium der europäischen Kunstmusik. Der Musik, die bis zum 19. Jahrhundert vor allem in den oberen sozialen Schichten kreiert und konsumiert wurde. Das ist die Grundlage eines kulturellen Gedächtnisses, das von dem realen Verlauf der Zeit abstrahiert und erlaubt, solche nicht materiellen Gegebenheiten verfügbar zu machen, und zwar als Material verfügbar zu machen. Wenn ich etwas von Beethoven verwende, dann will ich das auch deutlich machen, weil ich ja sehe, dass ich es mit einem Publikum zu tun habe, das Beethoven nicht wirklich kennt, vor allem hier in Nordamerika. Vielleicht ist es ja faszinierend für Sie, das zu vergleichen, was ich gemacht habe mit dem, was ursprünglich da war. John Oswald. And that definitely applies to more obscure things, which are the things that are most often plagiarized. Those things were. Und das gilt auch für unbekanntere Musiken, die am meisten plagiiert werden. Jemand denkt einfach, er würde damit davonkommen, weil niemand die Herkunft herausfinden wird. Ich versuche, möglichst bekannte und erkennbare Zitate zu verwenden. Ich will auf jeden Fall, dass man weiß, wo das herkommt. Man soll ein komplettes Bild bekommen. Manche sagen, das stände quer zu dem rechtlichen Modell, einem Modell, auf dem das Geschäft beruht, Musik zu verkaufen. Contrary to the legal model that's built around the business model of selling music. Die gesammelten Notationen als Bibliothek voller kompositorischen Wissens und musikalischer Blaupausen, an denen man sich abarbeiten kann. Zu den offensichtlicheren Beispielen zählt die Wiederaufnahme des Dies Irae-Chorals aus dem späten Mittelalter. Dies Irae berichtet vom jüngsten Gericht, der Apokalypse. Im 19. und 20. Jahrhundert dient das Dies Irae-Motiv immer wieder dazu, religiöse Ideen von Sünde und Tod aufzunehmen oder ganz allgemein albtraumhafte Szenarien musikalisch herbeizuzitieren oder auch zu parodieren. Hector Berlioz nutzt die Vorlage 1830 im Hexensabbat seiner Symphonie Fantastique. Bei Franz Liszt interessiert weniger das religiöse Zitat. Er setzt sich in seinem Totentanz von 1848 sehr ausführlich mit dem musikalischen Potenzial der alten Melodie auseinander. Oder Sergei Rachmaninow. Er scheint besonders angetan von dem Choral und arbeitet damit in mehreren Werken. Das letzte Mal in den Symphonischen Tänzen von 1940. Die Erscheinungsform ist so abstrakt, dass man sich vor Gericht wahrscheinlich streiten müsste. Die Technik der Notation als Ausdrucksmittel und Materiallager, so Rolf Großmann, die ist so elementar für das Entstehen des musikalischen Werks im 18. und 19. Jahrhundert wie das Dasein eines Grammophons oder eines Phonographen oder eines Tonbandgeräts für die Musik des 20. Jahrhunderts. Bedeutsam wird die Schriftlichkeit des Werkes auch noch in einer weiteren Hinsicht. Denn die Noten als Partitur entwickeln sich ab dem 18. Jahrhundert zu einem Geschäftsmodell. Der komponierende Genius muss sich als freischaffender Künstler nun am freien Markt behaupten. Genau wie Johannes Kreidler heute. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass es dann ein Geldproblem gibt, weil von irgendwas muss ich ja auch leben. Und da stehe ich natürlich erstmal mit einem schlechten Produkt da, weil es eben ein immaterielles Gut ist, was natürlich unendlich oft kopiert werden kann, also ein unendliches Angebot hat, dem eine endliche Nachfrage gegenübersteht. Damit lässt sich natürlich kein Markt machen. Im 19. Jahrhundert befand sich das Geschäft mit der Musik erst am Anfang. Das unendliche Kopieren war noch lange nicht in Sicht. Man hatte gerade das kostengünstige Vervielfältigen von Noten erfunden, mit der Lithografie. Nun kommt es zum Notendruck und der Notendruck dient letztlich ja auch ganz einfach dazu, die Dinge nicht nur kulturell zu vervielfältigen, sondern auch um damit Geld zu verdienen. Das Produkt, was es vor dem Tonträger gab, ist die Partitur oder die Notenschrift und zwar die gedruckte. Nun entsteht auch langsam das Urheberrecht in seiner konkreten Form. 1837 beispielsweise wird erstmalig für alle Länder des Deutschen Bundes ein Nachdruckverbot verhängt. Wer Noten raubkopiert, macht sich strafbar. Die rechtliche Anerkennung kreativer Leistungen hängt historisch eng mit deren Kommerzialisierung zusammen. Die Musik wird zur Ware. Es ist bestimmt so, dass zum Beispiel die Dauer eines Musikstückes entscheidet auch über die Menge an Geld, die man an Tantiemen dafür bekommt. Und da gibt es dann wahrscheinlich verschiedene Kategorien, dass meinetwegen zum Beispiel ab 11 Minuten ist man in der nächsthöheren Wertigkeitskategorie. Wenn ich das jetzt wüsste, wo genau da die Grenzen sind und ich hätte jetzt ein Musikstück, was 10 Minuten und 50 Sekunden lang geht, dann würde ich natürlich anfangen zu überlegen, kann ich nicht noch irgendwo eine kleine Länge einbauen, dass ich über die Schwelle komme. Aber ich möchte das nicht wissen. Ich möchte keine einzige Länge, keinen einzigen Rhythmus in meiner Musik in Abhängigkeit stellen zu solchen monetären Erwägungen. New York 2004. Nate Harrison, Künstler und Autor, über die rhythmische Keimzelle des Hip-Hop. Dieser Break wurde in den letzten 10 Jahren unglaublich populär, obwohl er schon fast 40 Jahre alt ist. Der Amen Break ist ein kleiner Schnipsel aus dem Song Amen Brother von 1969. Eine Funk- und Soul-Band mit dem Namen The Winstons spielte Amen Brother ein. Hier der Zusammenhang. Die Klangschrift beginnt, wenn man so will, technisch mit Edison 1877 mit dem Phonographen oder dem Grammophon, wie auch immer man das nennen will. Berliner macht ja dann die Scheibe als Schallplatte sozusagen daraus. Das Ganze setzt sich kulturell durch, endgültig erst in den 20er Jahren, als die Schreibemechanismen durch elektrische Verstärkung magnetisch werden. Ab da beginnt die Ästhetik der Phonographie. So, Amen Brother was recorded, it was released, it was played, it came and went. Amen Brother wurde aufgenommen, wurde veröffentlicht und gespielt. Der Song kam und ging, nicht sonderlich bemerkenswert. Jedoch wurde der Drum Loop aus der Mitte des Songs mit dem Erscheinen des Samplers in den 80er Jahren wiederbelebt. Das war eine Maschine ungefähr von der Größe eines Videorekorders und erlaubte seinem Nutzer, alle möglichen Soundschnipsel aufzunehmen, um diese dann prompt abzuspielen und zu arrangieren. Sampler und Plattenspieler waren die Werkzeuge, die wesentlich zur Geburt des Hip-Hop beitrugen. Und der Amen Break war eines der ersten Schlagzeug-Samples, mit dem experimentiert wurde. Ein frühes Beispiel, die Aufnahme Words of Wisdom des New Yorker Duos Third Bass aus dem Jahr 1989. Yeah, yeah, that's Diese Arbeit mit der Musik, der Kultur, in der man lebt, die findet heute eben anhand dieses großen Materialpools statt, den wir in dem phonografischen Material haben. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead. In these cases, a one-bar loop of the Amen was used to create the rhythms. In diesen Fällen wurde der Rhythmus mit einer eintaktigen Schleife des Amen hergestellt. As time went on and samplers became more complex, so did their usage. Aber im Laufe der Zeit wurden die Sampler raffinierter, so auch ihre Anwendung. Aus meiner Sicht ist es so, dass die größten Innovationen des 20. Jahrhunderts nicht aus einer kompositorischen Weiterentwicklung von Melodik und Harmonik basieren, sondern dass diese Innovationen durch die Arbeit mit der Phonographie begründet sind. In the UK, the rave scene there explodes. Um 1990 explodierte in Großbritannien die Rave-Szene. Versammelte Musiker und DJs, die mit Samplern und dem Amen experimentierten. Sie kreierten Hardcore-Techno, Raga-Jungle und Drum-and-Bass. Jungle insbesondere kreist mit seiner Ästhetik fast ausschließlich um die Dekonstruktion des Amen. Man zerlegte das 6-Sekunden-Sample in seine individuellen Bestandteile. Natürlich ist es so, dass in der heutigen Zeit Produktionsmittel, die vor 20 Jahren nur in 50 Tonstudios im Bundesgebiet vorhanden waren, inzwischen auf jedem besseren Smartphone vorhanden sind. Der Medienanwalt Michael von Rothkirch. Und das ist eine Entwicklung, bei der das Recht quasi automatisch nur hinterherhinken kann und versuchen kann, das, was dort in der Praxis passiert, aufzufangen. The slices could then be rearranged and manipulated in any number of ways to create new patterns. Diese Klangsplitter konnten nun auf jede nur mögliche Weise arrangiert und manipuliert werden, um neue Muster zu erzeugen. Wenn ich schon so viele Samples zum Beispiel und schon bestehende musikalische Strukturen verwende, dann kann es nur einen Sinn haben, wenn ich dem doch noch etwas hinzuzufügen habe. Also irgendwie doch eine originelle Idee noch damit habe. Und wenn wir uns die Schallplatten angucken, der Hip-Hop macht genau das. Die Leute suchen sich die Plattenkisten ihrer Eltern durch und holen sich die besten Stellen raus. Die hören sie super intensiv und schneiden sich dann den Breakbeat raus. Und aus diesem Breakbeat machen sie was völlig Neues. Und das ist phonografische Arbeit. Wie sich ein solcher Griff in die Plattenkiste auf professionellem Niveau anhört, zeigt eine kleine Audiotour. 20 Jahre populäre Musik mit 7 Haltestellen. Massive Attack samplete in Unfinished Sympathy von 1991 den Rhythmus aus Parade Strut von J.J. Johnson 1974. Und eine Stimme aus dem Stück Planetary Citizen des Mahavishnu Orchestra von 1976. Unfinished Sympathy wurde mindestens 4-mal gecovert, 3-mal remixed und 4-mal gesampled. Unter anderem von Greg Wilson im Jahr 2009 in dem Titel The PTA Two Sides of Sympathy. In diesem Song verwendet Greg Wilson auch Samples aus Sympathy for the Devil von den Stones aus den späten 60ern. Und die Stimme der Sängerin Amory aus dem Titel One Thing von 2005. Amory schließlich verwendet gesampelte E-Gitarren aus O Calcutta, einem Titel von The Meters, auch aus den späten 60ern. Wenn man sich diese Reihe anhört, könnte man auf den Gedanken kommen, die populäre Musik funktioniere nach der Kleine-Welt-Theorie, die behauptet, jeder Mensch auf der Welt sei mit jedem anderen über eine überraschend kurze Kette von Bekanntschaftsbeziehungen verbunden. Die siebte Haltestelle. Die Hammond-Orgel in O Calcutta spielt eine prägnante Melodie. Vielleicht fühlte sich die Band Kraftwerk dadurch 17 Jahre später inspiriert. Wenn es um das Samplen geht, ist Kraftwerk eine der beliebtesten Bands der Popgeschichte. 2009 waren es etwa 170 Songs, die Material der Band als Sample enthielten. Kraftwerk ging mit dieser Form der Verehrung immer recht gütig um. Anwalt Michael von Rothkirch. Die Frage, ob Samples verwendet werden können, ohne dass man fragt, ist deswegen seit 20 Jahren oder 25 eine sehr, sehr häufig gestellte. Oder ob es eine Mindestdauer oder eine Mindesteinheit gibt, ab der man ein Sample verwenden kann. Bis der Deutschrapper und Produzent Moses Pelham 1997 seine Hommage an Kraftwerk erwies. Er samplte eine zweisekündige Rhythmussequenz aus dem Titel Metall auf Metall für einen Sabrina Setlow-Song. Da kann man sagen, dass durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch hier klargestellt wurde, es gibt nicht so etwas wie eine kleinste Einheit. Bei dem Stück Metall auf Metall, um das es da ging, ging es um eine ganz, ganz kurze, aber sehr charakteristische Rhythmussequenz, die übernommen worden ist. Und da wurde grundsätzlich gesagt, ja, auch hieran bestehen Leistungsschutzrechte, das darf nicht ohne weiteres verwendet werden. Die Komposition wird vom Urheberrecht geschützt. Die Leistungsschutzrechte schützen die Musiker, die spielen, und den Tonträgerhersteller, der die Aufnahme besorgt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass all die auch gefragt werden müssen, bevor diese Werke, die Aufnahmen, die entstandenen, verwertet werden, müssen auch die Inhaber dieser Leistungsschutzrechte gefragt werden. Leistungsschutzrechte sind ein wesentlicher Faktor der kommerziellen Verwertung von Musik. 2011 wurden die Leistungsschutzrechte an Tonaufnahmen durch ein Gesetz auf EU-Ebene verlängert. Es ist nicht das erste Mal, dass urheberrechtsrelevante Regelungen zugunsten der Unterhaltungsindustrie angepasst werden. Das im Volksmund sogenannte Mickey-Maus-Schutzgesetz verlängerte 1998 in den USA die Urheberrechte um 20 Jahre auf insgesamt 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Das ist die Schutzfrist, die auch im europäischen Raum gilt. So sorgte vor allem Disney dafür, dass Mickey Mouse, Donald Duck und Pluto noch ein ganzes Weilchen Geld einbringen, bevor sie in die Public Domain entfliehen können und allgemein verwendbar werden. Natürlich hilft dieser Coup auch der Musikindustrie. Von einem ästhetischen Standpunkt aus gesehen, ist das Sampling die konsequente Arbeit mit einem kulturellen Rohstoff, der im 20. Jahrhundert zu wachsen begann und seither weiter gedeiht. Ein Sounduniversum, in dem wir nicht mehr mit Tönen arbeiten und gestalten, sondern mit Klängen. Also nicht Klänge im klassischen Sinne, im Sinne von Orchestration, sondern im Sinne einer Klangschriftlichkeit, in der wir Klänge zum Beispiel time-stretchen, also auseinanderziehen können. Wir können sie beschleunigen, wir können die Tonhöhen berechnen und sie von einem anderen Instrument spielen lassen. Wir können damit die kreativsten Sachen anstellen, also kurz Notenschrift, Tonmusik, phonografische Schrift, Soundmusik. Also ich habe mir mal ein Stück gemacht, das in 33 Sekunden 70.200 Samples enthält. Und da hat man sich dann gefragt, mein Gott, dauert das doch nicht sehr lange. Aber nein, das kann man eigentlich, wenn man etwas programmieren kann, dann ist es eben möglich, dass eben ein Algorithmus, der greift einfach auf alle Musiken zu, die ich auf dem Computer so habe. Und das geht dann, das ist eben das Typische für den Computer, das kann ich ganz langsam so machen zum Beispiel. Mal schneller. So habe ich jetzt noch einigermaßen einen erkennbaren langsamen Rhythmus, den lauter kleine Schnipsel aus vielen verschiedenen Musiken, alles, was ich so auf der Festplatte habe, einfach abspielt. Aber es wird das Tempo natürlich auch immer noch erhöhen. So, und jetzt bin ich schon bei so 20 Samples pro Sekunde. Und okay, ich kann theoretisch nicht das extrem steigern. Jetzt rauscht das nur noch so durch. Jetzt gehe ich wirklich an die Grenzen, was der Computer so machen kann. Es wird natürlich dann irgendwann auch nur noch rauschen. Ja, aber hier ungefähr so einem Tempo. Und da fängt dann schon die Frage an nach der Erkennbarkeit. Product Placements. So heißt die Komposition aus dem Jahre 2008. Kreidler thematisiert damit Fragen nach Originalität, Fremdeinflüssen, neuer Technologie und altem Urheberrecht. Tag, hier ist Johannes Kreidler. Ich habe ein neues Stück komponiert und das will ich jetzt gern bei der GEMA geltend machen. Na, da müssen Sie ein Anmeldeformular ausfüllen. Dann können Sie mir das zuschicken? Das kann ich gerne machen. Wollen Sie vielleicht gleich mehrere? Ja, 70.200 bitte. Kreidler druckt 70.200 Anmeldeformulare aus, ruft die Presse herbei und fährt mit der Lastwagenladung bei der GEMA in Berlin vor. Musik wird zur politischen Aktionskunst. Doch auch wenn das Sampling gar nicht im Vordergrund steht, die sogenannte U-Musik zehrt von immer wieder recycelten Melodien und Akkordfolgen. Das war schon immer so. See the stone set in your eyes. Of all the pieces we were leaning for. Through the storm we reach the shore. Unterhaltungsmusik, Hip-Hop, Techno, House, andere Stilrichtungen von Dance-Music haben wir natürlich ganz häufig ähnlich komponierte oder ähnlich strukturierte Musikwerke. Je geringer die Unterschiede im musikalischen Material, je feiner die Differenzierungen im Sound, desto größer ist die Gefahr, sich eines Plagiats schuldig zu machen. Scheinbar wird es immer schwieriger, Neues zu schaffen. Kann man von einem musikalischen Erschöpfungszustand sprechen? Frisst sich die Musik selber auf? Musik hat sich nicht erschöpft, ganz und gar nicht. Und auch diese Mittel, ob die sich erschöpft haben, Melodik und Harmonik, das lassen wir einfach dahingestellt. Denn natürlich ist es nicht in Stein gemeißelt. Ein Ton ist ein kulturelles Konstrukt. Warum muss ein Ton sein? Wir gucken auf andere Kulturen, die gehen ganz anders mit Tönen und mit Tonhöhen um als wir. Warum sollte es nicht Synthesen oder Experimente geben, in denen diese ganzen Systeme verschwimmen, in denen sich neue Aspekte ergeben? Auch das ist möglich. Allerdings, da sehe ich tatsächlich eine Option im technologischen Fortschritt, dass einfach durch Technologien, die es erst seit den letzten 10, 15 Jahren gibt, dass dadurch dann doch Dinge möglich sind, bei denen es doch sehr wahrscheinlich ist, dass es sie so noch nicht davor gab, weil es technisch eben gar nicht möglich war. Und da sehe ich tatsächlich ein großes Potenzial für die Kunst. Und nicht nur ein Potenzial, es ist ja gerade auch die Notwendigkeit, sich mit diesen Technologien zu beschäftigen als Künstler. Doch das ist nicht nur für Künstler schwierig, wenn jede musikalische Ausleihe, jedes Sample, jede Wiederverwendung simpler Melodien oder Tonaufnahmen einen Angriff auf die Geschäftsmodelle der Musikindustrie bedeuten. Natürlich gibt es das Plagiat, die billige Kopie, die musikalischen Trittbrettfahrer. Doch die Motive, aus Musik Musik zu machen, sind ebenso zahlreich wie die Worte, die wir dafür verwenden. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Plagiieren und sich aneignen. obwohl diese Begriffe oft im gleichen Atemzug genannt werden. Das Plagiat ist einfach eine Form der Aneignung. Man kopiert oder entwendet etwas und sagt, dass man es selbst gemacht hat, um den ganzen Ruhm zu ernten oder andere Vorteile zu erlangen. Dadurch geht der Sinn für die Geschichte verloren, der in diesem Aneignungsprozess eigentlich enthalten ist. Das ist wirklich bedauerlich. Ich glaube, einer der Gründe für einen transformativen Aneignungsprozess ist es, die verschiedenen Musikversionen in einer Art Abstammungslinie nachzuverfolgen, um ein Gespür für die Geschichte zu erhalten. Man kann darüber spekulieren, dass Bach, Mozart und Beethoven auf einen Fall wie The Verve vs. Rolling Stones mit Unverständnis reagiert hätten. Die musikalische Substanz wäre ihnen zu unbedeutend erschienen, um daran Urheberschaft und Originalität festzumachen. Gleichzeitig wären sie wohl verwundert gewesen, wie viel Geld mit solchen musikalischen Trivialitäten verdient werden kann. Wir können nicht einfach diese eigentlich kurzen Phasen der Musikgeschichte als Modell für eine überzeitliche Verwertung von Musik nehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Welt gibt es sehr viel länger als 200 Jahre und es werden sicherlich auch noch andere Phasen der Kreativität und des Musizierens kommen, in dem diese Form der materiellen Produktverwertung vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Vielleicht auch wird ein ganz anderes Produkt entstehen, das wissen wir nicht. Ein gutes Beispiel dafür, wie man anders mit Urheberrecht umgehen kann, wäre etwa Susan Vegas' Tom's Diner. Und dieses Stück war schon ganz erfolgreich, aber es wurde richtig erfolgreich, als das britische Produzentenduo DNA das verarbeitet hat. Und dadurch wurde es zu einem Number-One-Hit. Und Susan Vega hat sich das angehört und fand das klasse. Das Ganze wurde schließlich von ihrer Plattenfirma mitvermarktet und hat zu ihrem großen Erfolg bis heute beigetragen. Also es geht auch ganz anders, damit umzugehen. Sie hörten? Pop will eat itself. Vom Musikmachen mit Musik, Remix, Plagiat und Copyright. Ein Feature von Martin Boots. Also für mich ist nicht so sehr die Frage, ob Schlagermusik, wie haben Sie jetzt gesagt, ob Schlagermusik sind oder ob sie Musik werden können oder so. Es sprachen Maya Bothe, Daniel Berger, Tom Jacobs, Udo Thies und Volker Niederfahrenhorst. Ich sag's jetzt mal so. Also für mich ist da nicht so sehr die Frage, ob Schlager Musik sind, sondern nein. Also für mich ist gar nicht die Frage, ob Schlager Musik sind, sondern ob Schlager Musik werden können. Ton und Technik: Ernst Hartmann und Petra Pellott. Regie: Philipp Brühl. Redaktion: Klaus Pilger. Produktion: Deutschlandfunk 2014.